Schritt E, E2. Hey Miguel, los, komm, wir müssen los. Wieso denn jetzt schon? Es ist doch erst 2 Uhr. Hast du nicht gesagt, wir sind um 3 eingeladen? Ja, schon, aber wir brauchen doch noch ein Geschenk. Ein Geschenk? Deine Freundin hat doch nicht Geburtstag, oder? Nein, aber sie hat uns doch eingeladen. Da sollten wir ihr wenigstens ein paar Blumen oder Pralinen mitbringen, meinst du nicht? Ach so, ja, das können wir ja machen, wenn du willst. Aber die Blumen können wir dann doch auch schnell auf dem Weg kaufen. Warum hast du es so eilig? Ich will außerdem noch José anrufen. Vielleicht haben er und Valeria ja Lust, mit zu deiner Freundin zu gehen. Was? Nein, das geht nicht. Wir können doch nicht einfach noch 2 Leute mitbringen und plötzlich zu 4 vor der Tür stehen. Aber jetzt müssen wir wirklich los. Wir brauchen ungefähr 1/2 Stunde zu Annette und vorher müssen wir noch die Blumen kaufen. Ich finde, es ist Zeit. Ach, das ist ja wieder so typisch deutsch. Immer muss man auf die Minute pünktlich sein. Annette trinkt den Kaffee schon nicht allein. Kann sein, aber ich möchte nicht unhöflich sein. Na schön, gehen wir. Hoffentlich gibt es was Gutes zu essen. Ich habe schon einen riesen Hunger. Du, wir sind aber zum Kaffee eingeladen. Da gibt es nur Kuchen. Was? Nur süße Sachen? Gibt es nichts Richtiges zu essen? Bleiben wir nicht bis zum Abendessen? Nein, die Einladung ist sicher nur für den Nachmittag. Wir trinken Kaffee oder Tee, essen ein bisschen Kuchen und dann gehen wir wieder. Oh Gott, dann schnell. Lass uns keine Zeit verlieren. Hey, wo willst du denn hin? Ich muss unbedingt noch schnell bei Konopke vorbei und mir eine Currywurst holen.